الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بارك الله فيكم. Das ist die zweite Vorlesung inshallah ta'ala in Bezug auf die Zeichen der Stunde, und wir hatten einiges in Bezug auf das Vorwort gesagt. Was hier noch hinzuzufügen ist, بارك الله فيكم, ist, dass das Wissen der Stunde eine verborgene Sache ist und dass niemand das kennt außer Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Und darauf hinweisen klare Verse von Allah subhanahu wa ta'alas Buch und der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam hin. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Sie fragen dich nach der Stunde, für wann sie feststeht. Sag, das Wissen darüber ist nur bei meinem Herrn. Das Wissen darüber ist nur bei meinem Herrn. Also das Wissen der Stunde ist kennt nur Allah. Nur er wird sie zu ihrer Zeit erscheinen lassen. Schwer lastet sie in den Himmel und auf der Erde. Sie wird nur plötzlich über euch kommen. Sie fragen dich, als ob du gut unterrichtet über sie seist. Sag, das Wissen darüber ist nur bei Allah. Aber die meisten Menschen wissen es nicht. Aber die meisten Menschen wissen es nicht. Surah Al-A'raf, Vers 187. طيب. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Ahzab, Vers 63, die Menschen fragen dich nach der Stunde, sag, das Wissen darüber ist nur bei Allah. Was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Stunde nah. Und Allah sagt in Surat al-Nazi'at, sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird. Was hast du über sie zu erwähnen? Zu deinem Herrn ist ihr Endziel. So, ganz klar und deutlich, vom Koran geht aus, dass das Wissen nur bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und von der Sunna, dem bekannten Hadith von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, als ihm Jibril nach dem Zeitpunkt der Stunde befragte, sagte er, der Befragte hat darüber nicht mehr Wissen als der Fragende. Es ist klar und deutlich, dass das Wissen nur bei Allah subhanahu wa ta'ala ist und dass weder ein Engel noch ein Prophet dies kennt, wie es authentisch überliefert worden ist. طيب Imam Ahmad ibn Majah und Al-Hakim überliefern, dass Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ich traf in der Nacht des Isra wal Mi'raj, also die Nachtreise, auf Ibrahim, Musa und Isa. Er sagte, sie erwähnten die Stunde und brachten die Angelegenheit zu Ibrahim. Doch er sagte, ich habe kein Wissen darüber. So brachten sie es zu Musa, auch er sagte, ich habe kein Wissen darüber. Sie brachten die Angelegenheit zu Isa, er sagte, was ihren Eintritt angeht, so weiß niemand außer Allah, und mir teilte Allah mit, dass der Dajjal erscheinen wird. Er sagte, und mit mir sind zwei Stäbe, wenn er mich sieht, so schmilzt er wie Blei schmilzt. Er sagte, dann vernichtet ihn Allah. Dies überliefert Imam Ahmad und Ibn Majah in seinen Sunan und Al-Hakim in seinen Mustadrak. Und ist authentisch. Auch überliefert Muslim von Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, der sagt, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Monat vor seinem Tod sagen, ihr fragt mich nach der Stunde, dabei ist das Wissen darüber nur bei Allah, und ich schwöre bei Allah, es gibt keine Seele auf dieser Erde, die über 100 Jahre weilt. Das überliefert Muslim. Ibn Kathir sagte, dieser Prophet, der Führer aller Propheten, ihr Siegel, sallallahu alaihi wasallam, Prophet der Gnade und der Barmherzigkeit, Prophet der Vergebung, des Kampfes, des Siegels, der Propheten, der Versammler, bei dem die Menschen versammelt werden, und sein Hadith im Sahih, der von Anas und Sahl ibn Sa'd radiyallahu an berichtet wird, indem er sagte, ich und die Stunde wurden wie diese beiden entsandt bei Al-Bukhari, und legte den Zeige- und Mittelfinger zusammen, und trotz all dem hat ihm Allah befohlen, das Wissen darüber auf ihn alleine zurückzuführen. So sagte er, subhanahu wa ta'ala, sagt, das Wissen darüber ist nur bei Allah. Aber die meisten Menschen wissen es nicht. Surat al-A'raf, Vers 187, und das ist bei Tafsir ibn Kathir überliefert. Und es ist klar und deutlich, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala das Wissen hat über die Stunde, und auch nicht sein Prophet und auch nicht die Engel. Und jemand, der behauptet, wie ihre Geleitete, dass er das Wissen über der Stunde kennt, so ist er ein Lügner. Ibn Uqayyim sagte, einige geben in unserer Zeit das Wissen vor, was eine Lüge ist. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, wann die Stunde eintreffen wird, diesen Leuten wurde entgegengehalten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith zu Jibril sagte, der Befragte hat nicht mehr Wissen darüber als der Fragende. Doch sie verzehrten den Sinn und sagten, damit meinte er, ich und du wissen es. Dies stellt das größte Unwissen und die schlimmste Verzerrung dar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß genug über Allah, dass er sich nie anmaßen würde, zu einem, von dem er denkt, dass er ein Beduine ist, ich und du wissen es, zu sagen. Jedoch sagen die Unwissenden, er wusste, dass es Jibril ist. Dabei sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er spricht die Wahrheit bei Allah. Immer wenn er in einer Gestalt kam, wusste ich, dass er es ist, außer in dieser Gestalt bei Imam Ahmad überliefert. In einer anderen Überlieferung heißt es, nur diese eine Mal kamen mir Zweifel. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, bringt mir diesen Beduinen, sie gingen ihn suchen, doch sie fanden nichts. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste erst nach einer Weile, dass es Jibril ist. So sagte Umar, ich blieb eine Weile, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Umar, weißt du, wer der Fragende war? Bei Muslim. Und die Verzehrer sagen, er wusste während der Befragung schon, dass es Jibril ist und teilte es den Gefährten erst nach einer Weile mit. Seine Aussage, der Befragte hat nicht mehr Wissen darüber als der Fragende, umfasst jeden nach der Stunde Fragenden und Befragten gleich. So ist klar und deutlich zu verstehen, dass niemand die Stunde kennt, außer Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, einzig und alleine, und dass die Stunde plötzlich kommen wird. Und wir wollen inshallah ta'ala nicht zu detailliert in diese Thematiken reingehen, damit wir das Beabsichtigte nicht vor den Augen verlieren und so weit davon abschweifen. Aber es ist klar und deutlich, für denjenigen, der die Wahrheit will, wird dies ausreichend sein. Allah subhanahu wa ta'ala aber berichtet uns, und das müssen wir wissen, dass die Stunde sehr nah ist. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nahe gerückt ist dem Menschen ihre Abrechnung, während sie sich in Unachtsamkeit abwenden. Surat Al-Anbiya, Vers 1. Und auch er sagt, subhanahu wa ta'ala, was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Stunde nahe. In Surat Al-Ahzab. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss, sie sehen sie weit entfernt, wir aber sehen sie nahe. Surah Al-Ma'arij. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, näher ist die Stunde des Gerichtes gekommen und gespalten hat sich der Mond. Surat Al-Qamar. Es ist klar und deutlich vom Koran herauszuverstehen, dass die Stunde sehr nah ist und das Wissen bei Allah ist. Sie kommt nur plötzlich. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich und die Stunde wurden wie diese entsandt, und zeigte mit seinen beiden Fingern und streckte sie aus, wie bei Al-Bukhari. Yani sehr nah. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, ich wurde im Atemzug der Stunde entsandt. Das auch authentisch überliefert. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, eure übrig gebliebene Zeit, verglichen zu den Völkern, die vor euch waren, ist so wie zwischen dem Asr-Gebet und dem Sonnenuntergang. Dies überliefert Al-Bukhari. Und Ibn Umar radiallahu anhu sagte, wir saßen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Sonne war am Berg, von einem bestimmten Berg, nach dem Asr zu sehen. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, euer Alter, verglichen mit dem Alter der vor euch gewesenen Völker, ist so wie die Dauer, die von diesem Tag geblieben ist, zu dem, was bereits verstrich, bei Imam Ahmad überliefert. So sagen die Gelehrten des Islams dazu, das zeigt uns, dass was übrig blieb, verglichen mit dem, was bereits vergangen ist, sehr wenig ist, jedoch weiß nur Allah, wie viel bereits vergangen ist, und es gibt darüber keine genaue Aussage, dessen Überlieferungskette richtig ist, also authentisch. Es ist nur bekannt, dass das, was übrig bleibt, verglichen mit dem, was bereits verstrich, sehr wenig ist. Und wie gesagt, es gibt nichts Klareres im Hinblick auf die Nähe der Stunde als den Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, ich wurde mit der Stunde zusammen entsandt und sie war im Begriff vor mir da zu sein. Dies überliefert Imam Ahmad. Dies ist ein Hinweis dafür, wie nah sie der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, so sehr, dass er befürchtete sallallahu alaihi wasallam, dass sie wegen der großen zeitlichen Nähe vor ihm sallallahu alaihi wasallam da ist. Das heißt, sie ist sehr gewaltig und nah. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht gewollt hätte, hätte er sie uns nicht gesagt und hätte uns nicht von ihr erzählt. Aber Allah hat sich uns erbarmt und hat uns offenbart, dass wir eine Abrechnung haben werden und dass wir vor Allah stehen werden und was alles passieren wird. Und das ist nur diese Ummah, Alhamdulillah, dass wir welche von ihr sein dürfen, die so viel Wissen darüber hat, wie es dem Propheten vorher schon mitgeteilt wurde, Barakallahu fikum, dass Allah subhanahu wa ta'ala den letzten Propheten schicken wird, der alles berichten wird, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm sagen wird, am Verborgenen und deutlich und klar. طيب, was wir noch wissen müssen über die Zeichen der Stunde ist die Unterteilung. Wie viele Arten gibt es? Was ist die Bedeutung der Zeichen der Stunde? Na, die Bedeutung der Zeichen der Stunde, die Zeichen, Al-Alama, bedeutet im arabischen Sinne ein Zeichen, ein Merkmal, ein Kennzeichen, und die Zeichen einer Sache sind die Anfänge einer anstehenden Sache. Also das sprachlich, beziehungsweise das ist die Bedeutung des Zeichen, und sprachlich Bedeutung der Stunde heißt, die Stunde ist ein Teil beziehungsweise ein zeitlicher Abschnitt der Nacht oder des Tages. Mehrzahl sind Stunden. Der Tag samt Nacht besteht aus 24 Stunden. Brüder und Schwestern, was auch wichtig hier ist hinzuzufügen, bei uns beginnt der neue Tag mit der Nacht. Barakallahu fikum. Was bedeutet die Stunde im Islamischen? Islamische Definition. So sagen, also es gibt viele Aussagen, und darunter, die Stunde meint in religiösem Sinne die Zeit bzw. den Zeitpunkt, an dem die Auferstehung stattfindet. Auch wurde sie so genannt wegen der Schnelligkeit der Abrechnung oder weil sie den Menschen plötzlich überrascht, sodass alle Geschöpfe durch einen einzigen Schrei sterben. So sind die Zeichen der Stunde die Merkmale, die Kennzeichen der Auferstehung, die sich davor ereignen und darauf hindeuten. Auch wurde gesagt, die kleinen Zeichen vor Eintritt der Stunde, die die Menschen für ungewöhnlich befinden. Ebenfalls wurde gesagt, ihre Vorboten ohne die großen Zeichen und ihr Eintreffen. So sagen die Gelehrten, die Stunde wird für drei Bedeutungen genutzt. Erstens die kleine Stunde, und das ist, wenn man stirbt. Tayyib. Und sie meinen den Tod des Menschen, denn derjenige, der stirbt, dessen Stunde ist eingetreten, denn er ist in das jenseitige Leben eingegangen. Zweitens die mittlere Stunde, sie meint den Tod einer Generation bzw. die Leute eines Jahrhunderts. Gestützt wird das auf den Ausspruch von Aisha radiallahu anha. Sie sagte, wenn die Beduinen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gingen und ihn nach der Stunde fragten, dann schaute er auf den Jüngsten unter ihnen und sagte, wenn dieser lebt und ihn die Altersschwäche nicht einholt, tritt eure Stunde ein. Bei al-Bukhari, gemeint ist ihr Tod und die Stunde der Angebrochenen. Drittens, die große Stunde, die Auferstehung der Menschen aus ihren Gräbern zur Abrechnung und der Belohnung oder Bestrafung. Wenn die Stunde im Koran erwähnt wird, dann ist damit gemeint die große Stunde. Allah sagt, und sie fragen dich über die Stunde, Sa'a, Surat al-Ahzab. Hier ist die Stunde der Auferstehung gemeint, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, näher ist die Stunde des Gerichts gekommen, Surat al-Qamar. Gemeint, dass die Stunde näher gerückt wurde. Auch erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die beiden Stunden, nämlich die kleine und die große Stunde im Koran. So erwähnt er subhanahu wa ta'ala beide Stunden in ein und derselben Sura, wie etwa in der Sura Al-Waqi'ah. So wird die große Stunde zu Beginn der Sura erwähnt. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn die Stunde eintrifft, die eintreffen wird, gibt es niemanden, der ihr Eintreffen leugnen wird. Sie wird manches niedrig machen und manches erhöhen. Wenn die Erde heftig hin und her geschüttelt wird und die Berge völlig zermahnt werden und dann zu verstreuten Staub werden und ihr in drei Arten aufgeteilt werdet, Surat al-Waqi'ah. Dann wird die kleine Stunde zum Schluss der Sura erwähnt, da heißt es, wenn sie die Kehle erreicht, während ihr dabei zuschaut und wir ihm näher sind als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen, Al-Waqi'ah. Auch erwähnt er, subhanahu wa ta'ala, beide Stunden in Surat al-Qiyamah, indem er sagt, nein, ich schwöre beim Tag der Auferstehung. Und das ist die große Stunde. Dann nannte er, subhanahu wa ta'ala, den Tod und sagte, kalla, keineswegs, wenn sie das Schlüsselbein erreicht, Al-Qiyamah. Und das ist die kleine Stunde in Surat al-Qiyamah. Die große Stunde ist die Stunde, deren im Koran und Sunna erwähnten Zeichen wir behandelt werden, insha'Allahu ta'ala. Noch die Unterteilung bi'iznillahi azza wa jal, die kleinen Zeichen und die großen Zeichen. Das ist noch zu wissen. Und dann insha'Allah beginnen wir mit dem kleinen Zeichen, insha'Allahu azza wa jal. So, die Zeichen der Stunde sind in zwei Arten unterteilt. Einmal gibt es die kleinen Zeichen und einmal gibt es die großen Zeichen. Die kleinen Zeichen sind jene Zeichen, die sich lange Zeit vor Eintritt der Stunde ereignen und sind gewöhnliche Zeichen wie das Schwinden des Wissens, das Erscheinen des Unwissens, Alkoholkonsum, das Wetteifern um immer höhere Gebäude und so weiter. Auch können diese Zeichen parallel zu den großen Zeichen erscheinen und danach noch andauern. Die großen Zeichen sind jene gewaltigen, großartigen Ereignisse, die sich kurz vor Eintritt der Stunde ereignen. Es sind ungewöhnliche Geschehnisse, wie etwa das Erscheinen des Dajjal, das Hinabsteigen von Isa alayhi salatu wassalam, das Erscheinen von Ya'juj und Ma'juj und das Aufgehen der Sonne aus dem Westen. Auch teilten die Ulama, also die Gelehrten, die Zeichen der Stunde in drei Gruppen dem Erscheinen nach ein. Erstens, ein Teil, der schon erschienen und bereits vergangen ist. Zweitens, ein Teil, der erschienen ist und immer noch andauern wird und zunimmt. Zweitens, ein Teil, der erschienen ist und immer noch andauert und zunimmt. Drittens, ein Teil, der noch nicht erschienen ist. Die ersten zwei Gruppen sind die kleinen Zeichen. Die dritte Gruppe beinhaltet sowohl die großen als auch die kleinen Zeichen. Was wir noch wissen sollten ist, dass die kleinen Zeichen viele sind und dass die großen Zeichen wenige sind. Aber die großen Zeichen sind gewaltige Zeichen und sie kommen schnell nacheinander, wie alayhi salatu wassalam gesagt hat. Nächstes Mal beginnen wir inshallah direkt mit den kleinen Zeichen. Bi'idhnillahi ta'ala, möge Allah uns Erfolg geben. Das war wichtig für uns, diese Vorworte, damit wir den richtigen Glauben haben in Bezug auf die Zeichen der Stunde. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, wallahu a'lam.